Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Buch der Lieder von Heinrich Heine. Lyrisches Intermezzo, Teil 2. Dieser Teil gelesen von Ernst Schnell, Raimund Ruffiner in Neuseeland und J.C. Guan, Montreal 2008. Wie die Wellen Schaumgeborene, gelesen von J.C. Guan. Wie die Wellen Schaumgeborene, strahlt mein Lieb in Schönheitsglanz, denn sie ist das Außerkorene, Bräutchen eines fremden Manns. Herz, mein Herz, du viel Geduldiges, gröle nicht ob dein Verrat, trages, trages und entschuldiges, was die holde Törin tat. Ich grohle nicht, gelesen von J.C. Guan. Ich grohle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ewig verloren es lieb. Ich grohle nicht, wie du auch strahlst in Diamantenpracht, es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht. Das weiß ich längst, ich sah dich ja im Traum, und sah die Nacht in deines Herzens Raum. Und sah die Schlang, die dir am Herzen frisst. Ich sah, mein Lieb, wie sehr du elend bist. Ja, du bist elend, gelesen von J.C. Guan. Ja, du bist elend, und ich grohle nicht. Mein Lieb, wir sollen beide elend sein. Bis uns der Tod das krankte Herz bricht. Mein Lieb, wir sollen beide elend sein. Wohl seh ich Spott, der deinen Mund umschwebt, und seh dein Auge blitzen trotziglich, und seh den Stolz, der deinen Busen hebt, und elend bist du doch, elend wie ich. Und sichtbar zuckt auch Schmerz um deinen Mund, verbogene Träne trübt des Auges Schein. Der stolze Büsen heckt geheime Wund. Mein Lieb, wir sollen beide elend sein. Das ist ein Flöten und Geigen, gelesen von J.C. Guan. Das ist ein Flöten und Geigen, Trompeten schmetten drein, da tanzt den Hochzeitreigen, die Herz allerliebste mein. Das ist ein Klingen und Dröhnen von Pauken und Schalmein, dazwischen schluchzen und stöhnen die guten Engelein. So hast du ganz und gar vergessen, gelesen von J.C. Guan. So hast du ganz und gar vergessen, dass ich so lang dein Herz besessen, dein Herzchen so süß und so falsch und so klein, es kann nirgend was Süßeres und Falscheres sein. So hast du die Lieb und das Leid vergessen, die das Herz mir täten zusammenpressen. Ich weiß nicht, war Liebe größer als Leid? Ich weiß nur, sie waren groß alle beid. Und wüstens die Blumen, gelesen von J.C. Guan. Und wüstens die Blumen, die kleinen, wie tief verwundet mein Herz, sie würden mit mir weinen, zu heilen meinem Schmerz. Und wüstens die Nachtigallen, wie ich so traurig und krank. Sie ließen fröhlich erschallen erquickenden Gesang, und wüssten sie meiner wär, die goldenen Sternelein, sie kämen aus ihrer Höhe und sprächen Trost mir ein. Die alle können's nicht wissen, nur einer kennt meinen Schmerz, sie hat ja selbst zerrissen mir das Herz. Warum sind denn die Rosen so blass? Gelesen von J.C. Guan. Warum sind denn die Rosen so blass? O sprich, mein Lieb, warum? Warum sind denn im grünen Gras die blauen Weilchen so stumm? Warum singt denn mit so kläglichem Laut die Lerche in der Luft? Warum steigt denn aus dem Balsamkraut hervor ein Leichenduft? Warum scheint denn die Sonne auf die Au so kalt und verdrießlich herab? Warum ist denn die Erde so grau und öde wie ein Grab? Warum bin ich selbst so krank und so trüb? Mein liebes Liebchen, sprich, o sprich, mein Herz allerliebstes Lieb, warum verließest du mich? Vierundzwanzig, gelesen von Ernst Schnell. Sie haben dir viel erzählet und haben viel geklagt, doch was meine Seele gequälet, das haben sie nicht gesagt. Sie machten ein großes Wesen und schüttelten kläglich das Haupt, sie nannten mich den Bösen, und du hast alles geglaubt. Jedoch das Allerschlimmste, das haben sie nicht gewusst. Das Schlimmste und das Dümmste, das trug ich geheim in der Brust. 25. Gelesen von Ernst Schnell. Die Linde blühte, die Nachtigall sang, die Sonne lachte mit freundlicher Lust. Da küsstest du mich und dein Arm mich umschlang, da presstest du mich an die schwellende Brust. Die Blätter fielen, der Rabe schrie hohl, die Sonne grüßte verdrossenen Blicks, da sagten wir frostig einander, leb wohl, da knickstest du höflich den höflichsten Knicks. 26. Gelesen von Ernst Schnell. Wir haben viel füreinander gefühlt und dennoch uns gar vortrefflich vertragen. Wir haben oft Mann und Frau gespielt und dennoch uns nicht gerauft und geschlagen. Wir haben zusammen gejauchzt und gescherzt und zärtlich uns geküsst und geherzt. Wir haben am Ende aus kindischer Lust Verstecken gespielt in Wäldern und Gründen und haben uns so zu verstecken gewusst, dass wir uns nimmermehr wiederfinden. 27. Gelesen von Ernst Schnell. Du bliebest mir treu am längsten und hast dich für mich verwendet und hast mir Trost gespendet in meinen Nöten und Ängsten. Du gabest mir Trank und Speise und hast mir Geld geborget und hast mich mit Wäsche versorget und mit dem Pass für die Reise. Mein Liebchen, dass Gott dich behüte noch lange vor Hitze und Kälte und dass er dir nimmer vergelte die mir erwiesene Güte. 28. Gelesen von Ernst Schnell. Die Erde war so lange geizig, da kam der Mai und sie ward spendabel und alles lacht und jauchzt und freut sich, ich aber bin nicht zu lachen kapabel. Die Blumen sprießen, die Glöcklein schallen, die Vögel sprechen wie in der Fabel. Mir aber will das Gespräch nicht gefallen, ich finde alles miserabel. Das Menschenvolk mich ennuiret, sogar der Freund, der sonst passabel. Das kömmt, weil man Madame tituliert, mein süßes Liebchen so süß und aimabel. 29. Gelesen von Ernst Schnell. Und als ich so lange gesäumt, in fremden Landen geschwärmt und geträumt, da ward meiner Liebsten zu lang die Zeit, und sie nähete sich ein Hochzeitskleid und hat mit zärtlichen Armen umschlungen als Bräutigam den dümmsten der dummen Jungen. Mein Liebchen ist so schön und mild, noch schwebt mir vor ihr süßes Bild. die Veilchenaugen, die Rosenwänglein, die glühen und blühen, Jahr aus, Jahr ein, dass ich von solchem Lieb konnt weichen, das war der dümmste von meinen dummen Streichen. Nummer 30, gelesen von Raimund Ruffiner. Die blauen Veilchen der Räugelein, die roten Rosen der Wängelein, die weißen Lilien der Händchen klein, die blühen und blühen noch immer fort, und nur das Herzchen ist verdorrt. Nummer 31, gelesen von Raimund Ruffiner. Die Welt ist so schön und der Himmel so blau, und die Lüfte, die wehen so lind und so lau, und die Blumen winken auf blühende Au, und funkeln und glitzern im Morgentau, und die Menschen jubeln, wohin ich schau, und doch möcht ich im Grabe liegen und mich an ein totes Liebchen schmiegen. »32. Mein süßes Lieb«, gelesen von J.C. Gwan. Mein süßes Lieb, wenn du im Grab, im dunklen Grab wirst liegen, dann will ich steigen zu dir hinab und will mich an dich schmiegen. Ich küsse, umschlinge und presse dich wild, du Stille, du Kalte, du Bleiche. Ich jausche, ich zittere, ich weine mild, ich werde selber zur Leiche. Die Toten stehen auf, die Mitternacht ruft, sie tanzen im luftigen Schwarme. Wir beide bleiben in der Gruft, ich liege in deinem Arme. Die Toten stehen auf, der Tag des Gerichts ruft sie zu Qual und Vergnügen. Wir beide bekümmern uns um nichts und bleiben umschlungen liegen. »33. Ein Fichtenbaum steht einsam. Ein Fichtenbaum steht einsam im Norden auf Kehlehöhe. Ihn schläfert mit weißer Decke, umhüllen ihn Eis und Schnee. Er träumt von einer Palme, die fern im Morgenland einsam und schwiegend trauert auf brennender Felsenwand. »34. Ach, wenn ich nur der Schimmel wär«, gelesen von J.C. Gwan. Der Kopf spricht: »Ach, wenn ich nur der Schimmel wär, vor auf der liebsten Füße ruhn, und stampfte sie mich noch so sehr, ich wollte doch nicht klagen tun.« Das Herz spricht: »Ach, wenn ich nur das Kistchen wär, wo sie die Nadeln steckt hinein, und stiche sie mich noch so sehr, ich wollte mich der Stiche freuen.« Das Lied spricht: »Ach, wär ich nur das Stück Papier, das sie als Papillote braucht, ich wollte heimlich flüstern ihr ins Ohr, was in mir lebt und haucht.« Ende von Teil 3 des lyrischen Intermezzos.